nicht hin, was fällt wahrscheinlich. Sie sagen, er verrat du ihn, das ist ein Fremder. Manieren gelernt, der Baron Lerchen auf Antichambriotik. Herr Kör, was treibt er denn? Wo steckt er denn? Hey, hört sie da, wie wir halt ohne Wendel und nicht mehr schlichtig. Luscha, nicht einmal mehr als ein Foto kann ich dir geben. Selbstverständlich empfängt mich Ihre Gnade. Pardon, mein süßes Kind. Ich sag pardon. Mein hübsches Kind. Ich habe es doch nicht ernstlich wehgetan. Wieder jetzt wurde seine Gnade entzückt, ich mich zu sehen. Und wie sollte er Gnade nicht, was nur die frühe Stunde unter Personen umstand, hab ich nicht seiner zetterhaften Tag gesagt, unsere Fürstin Brioche meine Auffassung gemacht, dass sie im Wagen des ist, mit nichts, mit einem kleinen Wandschirm, wissen,